Yeah. Ich bin nicht gläubig. Aber ich glaube, wir sind alle am Arsch. Und wenn ich auch laufe durchs finstere Tal, ich mein, was da draußen abgeht, ist bestimmt nicht normal. Dieses Eis wird immer dünner, bis der nächste von uns einbricht. Einknickt, klein beigibt, ich auch, ich weiß nicht. Hier ist die Hölle los, der Himmel hat schon Feierabend. Einer kommt nach oben, die anderen müssen die Leiter tragen. Ihr Leid ertragen, den Leid voll Narben. Entweder in Geld schwimmen oder in Scheiße baden. Keine Ahnung, einer arm, der andere fährt Ferrari. Auf der einen Seite Ali, auf der anderen Seite Charlie. Und sie kämpfen, bis die Bombe platzt und die Erde schluckt. Ich will nach Hause, denn hier draußen geht mein Herz kaputt. Und dann öffne ich diese Tür, schau mich um und da seid ihr. Endlich bin ich wieder hier. Zu Hause ist die Welt doch in Ordnung. Hier ist mein Unterschlupf im Krieg. Ihr holt mich runter, wenn ich flieg. Ihr seid der Grund, warum's mich gibt. Zu Hause ist die Welt noch in Ordnung. Und wenn ich auch laufe durchs finstere Tal, ich mein, was da draußen abgeht, ist bestimmt nicht normal. Es geht nicht mehr um den Menschen, nur Gewinne und Zahlen. Sie wollen Sido, denen ist das Gesicht hinter dem Stahl. Egal, sie ziehen an mir, wollen ein Stück von meinem Kuchen. Keine Eier, um ihr Glück allein zu suchen, scheiß Eunuchen. Ich bin kein Sklave, trotzdem trage ich ne Kette und sag den Journalisten, ich bin keine Marionette. Anstatt zu leben, legen sie mir lieber Steine in den Weg. Doch haben selbst den ganzen Keller voll mit eigenen Problemen. Mann, wir streiten und reden, bis die Bombe platzt und die Hoffnung schluckt. Ich will nach Hause, denn hier draußen geht mein Kopf kaputt. Und dann öffne ich diese Tür, schau mich um und da seid ihr. Endlich bin ich wieder hier. Zu Hause ist die Welt noch in Ordnung. Hier ist mein Unterschlupf im Krieg. Ihr holt mich runter, wenn ich flieg. Ihr seid der Grund, warum's nicht geht. Zu Hause ist die Welt noch in Ordnung. Und wenn ich schon laufe durchs finstere Tal, dann in Jordan 3. An der Front, ganz vorn dabei. Die da oben ist doch Latte, was die machen. Wir stehen immer wieder auf und hauen die Asche von den Sachen. Durch ein Meer aus Hass und Neid, quer durch Sodom und Gomorra. Wir wollen hoch auf diesen Gipfel, ohne Kohle, ohne Koffer. Und wenn die Kälte draußen nicht mehr zu ertragen ist, geh ich dahin, wo's warm ist, zurück zu meiner Basis. Und dann öffne ich diese Tür, schau mich um und da seid ihr. Endlich bin ich wieder hier. Zu Hause ist die Welt noch in Ordnung. Hier ist mein Unterschlupf im Krieg. Ihr holt mich runter, wenn ich flieg. Ihr seid der Grund, warum's mich gibt. Zu Hause ist